Willst du Maus sein? Nein! Um nicht zu bleiben, bist du noch zu klein? Nein! Du kommst gefällig, bring Dreck ein! Nein! Sonst gibt's Ärger und bringst du rein! Nein! Du bist alt genug, dass du weißt, was du tust! Du bist alt genug, dass du weißt, was du tust! Du sagst, du bist verrückt! Du bist dumm, nein! Für dich anständig auf, denn du bist jung, nein! Geh fleißig in die Schule, dass es dir was wird, nein! Wenn du glaubst, kannst machen, was du willst, hast du dich geirrt, nein!